Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg. Hallo Katrin, das ging aber fix diesmal. Ja, naja, wie wir ja festgestellt haben, sind unsere Terminkalender für die nächsten Wochen nicht so kompatibel. Also mussten wir eine kürzere Pause machen zwischen den Aufnahmen. Ja, mal schauen, ob das vielleicht auch heißt kürzere Folge, weil erwartungsgemäß, wenn weniger Zeit zwischen den Podcasts liegt, habe ich natürlich auch weniger Zeit, was zu machen. Ja, ich dachte das auch, aber als ich gestern so meine Notizen gemacht habe, ist erstaunlich viel dabei rausgekommen. Ja, aber was wollte ich sagen? Hier schneit es übrigens, winterlich in Hamburg. Also ich war heute noch nicht draußen, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie das Wetter ist. Aber schneien dürfte es eigentlich nicht. Also die letzten Tage war es sehr angenehm hier. Ja, nein. Also ist tatsächlich, wenn ich rausgucke, also kein wirkliches Schneegestöber, dafür sind die Flocken viel zu klein, aber es sieht aus wie Schneegestöber im Kleinformat. Es ist total niedlich. Ein Schneegestöberchen. Und, ein Schneegestöberchen. Und es liegt sogar ein bisschen Schnee auf den Autos. Also wenn man rausguckt, sieht es fast aus wie Winter, was hier in Hamburg tatsächlich eher selten der Fall ist. Insofern bin ich schon ganz zufrieden. Ich hatte vorhin kurz den Reflex zu sagen, oh, ich muss dringend spazieren gehen, bis mir einfällt, ach nee, ich bin gleich verabredet zum Skypen, ich kann nicht. Ich habe es aber auch fast verplant. Ich wollte noch zum Markt gehen und hab dann festgestellt, nee, Podcasten, meh. Ja, genau, so. Ja, was sollen wir noch mal kurz erzählen? Du sitzt in Toulouse, ich sitze in Hamburg, wie aus der Einleitung ja vielleicht zu verstehen ist, falls jemand zum ersten Mal reinhört. Und wir reden ganz viel über Stricken. Und unter andere anderem. Dinge. Unter anderem, genau. Wie Wollgespräche ja schon andeutet, gibt es noch mehr Dinge mit Wolle und manchmal auch ohne Wolle, von denen wir so zu erzählen haben. Im Entferntesten, finde ich, hat alles mit Wolle zu tun. Ja, das stimmt. Aber auch nur im Entferntesten. Oder im Zweifel mit Wollen. Ja, mit Wollen sowieso. willst du anfangen? Hast du fertige Projekte? Ich mache das ganz kurz und schmerzlos. Nein. Oh. Ja, dann muss ich da wohl in diesem Segment alleine dieses Mal berichten. Es ist fast peinlich, aber ich kann 1, 2, 3, 4, 5 Sachen sagen. Das ich bin ist, halt eben ich, immer ich weiß nicht, der wie das passieren konnte. Arbeiter. Ja, ich eigentlich auch, aber also gut, das eine ist einfach, ich habe ein Tuch geribbelt. Das Polarity, was ich jetzt seit einem Jahr versuche zu stricken und was irgendwie mich nicht so glücklich macht. Und ich habe es geribbelt und dabei hat mir mein Mann geholfen, weil das immer so alle 4 Reihen habe ich die Farbe gewechselt. Und ich habe mich da, konnte meinen Mann dazu bewegen, mir zu helfen beim Ribbeln, was ganz gut war, weil dadurch ging das schneller mit dem Aufwickeln und dann haben wir da im Zweiertakt sozusagen das mit dem Aufribbeln gemacht. Das war ganz gut. Und ich hatte an irgendeiner Stelle, wo ich das Muster abgewandelt habe, eine Lifeline eingezogen und diese Zahnseide war leicht rosa von der roten Wolle. Insofern war ich auch ganz froh, dass ich es geribbelt habe, weil ich glaube, das wäre mir beim Spannen und Blocken und so vielleicht auch ein bisschen sehr ausgeblutet. Also insofern ist gut, dass ich jetzt die Wolle nochmal waschen muss, um sie zu entribbeln. Die ist ja so fürchterlich kraus nach dem Aufribbeln. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich sie nochmal wasche. Dann geht vielleicht auch die überschüssige Farbe raus und ich kann danach nochmal ein Zweifarbprojekt damit anschlagen. Das war auch eine meiner Sorgen, dass ich das Ding fertig stricke und es hinterher einfach nur durchgängig rosa ist. Das wäre ja so gar nicht meins. Also insofern Projekt 1, Tuch geribbelt, fertiges Projekt. Was ich mit der Wolle danach mache, weiß ich noch nicht, aber mir fällt schon was ein. Ist ja jetzt nicht eilig. Dann habe ich den Paris in Berlin-Kaul von Jorge Locatelli, den ich beim letzten Mal gestrickt habe, als wir aufgenommen haben. Der ist fertig geworden und gefällt mir sehr gut. Ich habe ihn nicht besonders doll in die Breite gezogen beim Waschen und Spannen. Das werde ich aber nochmal tun, weil ich finde ihn noch ein bisschen eng. Ich will ihn verschenken, aber deswegen wollte ich ihn nicht gleich ausleiern, sondern habe erstmal nur vorsichtig das Ding einfach quasi nur so ein bisschen in Form gezogen, wie es so schön heißt, und werde das aber mit Sicherheit nochmal nass machen und ein bisschen stärker spannen, sodass er nicht ganz so eng ist am Hals. Das ja, ist aber dann nicht mehr so schwierig. Insofern betrachte ich das Teil als fertig. Fotos gibt es schon in den Projekten. Und die Wollshorts, von der ich erzählt habe, an die habe ich, glaube ich, auch gestrickt werden. Ob ich halt beidem gestrickt, während wir gesprochen haben? Ich weiß es nicht. Ich dachte, die hattest du schon fertig oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, fertig waren sie da noch nicht, aber sie waren ziemlich weit. Das kann sein. Aber auf Okay, jeden dann haben wir uns Fall. hinterher wahrscheinlich per WhatsApp nochmal drüber unterhalten. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, die Wollshorts sind auch fertig und sie passen und meine Nichte ist glücklich damit und es ist fein. Meine Mutter hat mir gestern erzählt, dass die Kleine bei ihr zu Besuch war und dass sie da die Shorts anhatte. Insofern scheint das Richtige gewesen zu sein. Und dann habe ich ganz spontan noch Resteverwertung gemacht und aus der Anleitung von Martina Behm so eine Buchhülle gestrickt und ein paar Sockenwollreste verbraucht, die zum Teil sogar noch nicht mal in meinem Stash waren, sondern schon im All-Used-Up-Bereich, sodass sie gar nicht in meine Stash-Statistik einzahlen. Aber egal, es sieht ganz witzig aus noch. Ich habe es gestern mal nass gemacht und in Form gezogen. Da muss ich gleich noch ein Foto machen, damit ich das dann auch posten kann. Ist schon ein bisschen gestreift geworden. Ich habe die Reste von der Wollshorts genommen, also so schlichte graue Sockenwolle und dann dazwischen bunte Ringel gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Und als letztes habe ich noch für meine Kopfhörer, ich habe so richtig dicke Kopfhörer. Das ist allerdings nicht so ein teures Modell, sondern ich habe das Modell für unter 10 Euro vom Discounter, was aber hervorragend funktioniert. Zumal ich es vor allem auf dem Weg zur Arbeit trage, um es so eine Mischung aus, also um die Kombination aus Kopfhörer und Ohrenwärmer zu haben, in erster Linie, weil mir mit Mützen meistens zu warm ist und naja, irgendwelche Ohrenschützer über Kopfhörer, über Stöpselkopfhörer zu packen, ist auch blöd und insofern finde ich die fantastisch, um sie für solche Zwecke zu tragen. Und da hat sich jetzt das Kunstleder auf der Innenseite allerdings ziemlich aufgelöst und ich hatte immer so schwarze Brösel am Ohr und dachte, das geht gar nicht. Sind das die, die du auch zum Podcasten letztes Mal benutzt hast? Nee, die sind tatsächlich etwas teurere, aber die lösen sich auch auf, das stimmt, da müsste ich auch noch mal was machen. Aber das andere Modell ist halt so eins, wo ich denke, wenn es im Büro rumliegt und es mir jemand klaut, dann sind keine 10 Euro weg, das ist dann verschmerzbar. Das stimmt. Und ja, da habe ich aus Resten, die auch schon im All-Used-Up-Stash waren, es waren noch irgendwie 8 Gramm oder so, auch dann gehäkelt allerdings, weil ich finde, auf so kleinen runden Flächen geht Häkeln deutlich besser als Stricken, habe ich so Cosis gemacht, die ich da drum ziehen kann, damit ich eben dann die Wolle am Ohr habe und nicht die Kunstlederbrösel. Und das ist ganz gut, aber das Problem ist, nachdem ich damit fertig war, jetzt haben die Kopfhörer einen Wackelkontakt. Und ich höre nur noch auf einem Ohr. Insofern habe ich die jetzt erstmal im Büro platziert und die bisherigen Bürokopfhörer nehme ich jetzt für draußen. Also egal. Im Büro liegen sie vor allem deshalb, wenn es mal wieder zu laut wird. Auf so einer 40-Personen-Fläche kann das ja schon mal vorkommen. Habe ich da einfach Kopfhörer liegen, einfach um schon mal den Krach der Kollegen so ein bisschen zu filtern. Und dann muss da ja nicht unbedingt noch auch Geräusch rauskommen. Aber Hauptsache, ich kann damit schon mal so ein bisschen mich abschotten. Und dafür ist es dann nicht so schlimm. Genau, du siehst, voll produktiver Januar. Also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und zwischendurch hatte ich tatsächlich wirklich fast nichts zu tun. Ich glaube, ein, zwei Tage war mal wieder komplett projektlos, weil ich dann abends so K.O. war, dass ich nicht dazu gekommen bin, auch noch was Neues anzuschlagen oder ich mich nicht getraut habe, was Neues anzuschlagen, nach dem Motto, ich bin da gerade ein bisschen zu müde zu, das geht nur schief. Und dann habe ich tatsächlich nicht gestrickt zwischendurch. Das ist echt erstaunlich, aber es geht. Das ist ja der Nachteil, wenn man immer komplexe Projekte strickt, einfach wegen des Strickens, dann braucht man halt auch immer eine gewisse Konzentration. Ja, zumindest zum Anfang und mal gucken, ob man das alles richtig so aufsetzt. Das hilft zumindest. Und danach geht es meistens. Also, weil häufig ist es ja so, dass so ein Lace-Muster oder so ein Zopfmuster, also mir zumindest geht es so, ich sehe das, was als nächstes kommt. Oder ich kann zumindest sehen, wenn es komplett falsch war, weil es nicht so aussieht wie in der Anleitung, wenn der Zopf in die falsche Richtung läuft oder Klar. diese Lace-Muster Zu- und Abnahmen irgendwie auch komplett in die falsche Richtung geht. Das fällt mir zumindest auf und dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man es einmal einrichtet sozusagen, da muss man dann schon mal ein bisschen aufpassen und das sollte man vielleicht nicht im Halbschlaf machen. Ja, so viel zu meinen fertigen Projekten. Ich muss sagen, produktiv. Hätte ich Klingt nicht so, ja. gedacht. Ja, soll ich dir mal erzählen, wo ich gerade dran arbeite? Das ist nämlich gar nicht so viel. Ja, mach mal. Also, sagen wir mal so, hätten wir gestern früh aufgenommen, dann hätte ich dir jetzt stolz von meinem Konfetti-Pullover erzählen können, von dem ich glaube ich letztes Mal die Maschenprobe gestrickt hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Oder hatte ich einen Ja, starken irgendwie Schleim? Ich glaube, es Maschenprobe war die sagt mir Maschenprobe. was. Ich habe ihn dann also angeschlagen, also, das ist ein geringelter Pulli mit einem etwas, also eigentlich auf dem Bild einem U-Boot-Ausschnitt, also so ein bisschen breiter, mit einer A-Linie und Dreiviertelärmeln, den ich aus der Wolle stricken wollte, aus dem zweiten Postenwolle sozusagen, den ich aus Rhinebeck mitgebracht habe. Und ich war da auch guter Dinge, habe dann angeschlagen, also da wird erst am Anfang mit verkürzten Reihen so ein bisschen gestrickt, damit die hintere Kante des Ausschnitts etwas höher sitzt als die vordere. Das hat auch alles soweit funktioniert. Dann fängt man an mit dem Streifen, also mit den Ringeln. Da war ich dann das erste Mal so ein bisschen, nee, passt mir nicht so gut, weil die Zunahmen immer zwischen den, also die Zunahmen, also der wird von oben gestrickt und man macht dann, das ist ein Raglan-Pulli letztendlich, man macht dann die Zunahmen entsprechend der Linie zwischen Körper und Arm. Und die Zunahmen sind immer in einer Reihe gemacht worden nach dem Farbwechsel. Und dadurch hast du dann immer den Faden von der anderen Farbe hochgezogen. Da habe ich Ist also ja nach nicht so zwei hübsch. Ringeln festgestellt, nee, das gefällt mir so irgendwie nicht, habe es wieder aufgemacht und dabei aber dann die verkürzten Reihen, eine Masche von den verkürzten Reihen nicht richtig wieder auf die Nadel bekommen und ich schaffe es nicht, die dann wieder richtig einzurichten. Das heißt, dann habe ich beschlossen, dann rippel ich halt nochmal und fange nochmal von vorne an. Habe ich dann auch gemacht. Dann, warte, was habe ich dann? Dann ging es, dann habe ich, genau, dann habe ich die Ringel gemacht und dann war ich aber unzufrieden mit den Farbwechseln. Weißt du, wenn man den Farbwechsel macht, dann hat man ja immer so eine Masche Versatz bei mehrfarbig, also bei Ringeln. Ja. Und damit war ich irgendwie unzufrieden. Dann habe ich mich noch ein bisschen informiert, Jockless Stripes und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Dann habe ich also nochmal nur bis vor die Ringel zurückgestrickt. Und dann war ich soweit eigentlich ganz zufrieden. Dann habe ich gestrickt bis ungefähr da, wo man die Ärmelmaschen stilllegt, habe den Pulli dann anprobiert und habe festgestellt, mit Abstand zu kurz. Also, ich muss dazu sagen, ich habe nicht die Originalmaschenprobe, ich habe mir das dann alles umgerechnet und dachte ich, okay, jetzt hast du dich aber ganz schön verhauen bei der Berechnung, weil da fehlten wirklich 3, 4 Zentimeter, ne? Also, das war nicht einfach nur, hätte man rausblocken können oder so, sondern es war wirklich arm. Das hätte mir dann unter den Armen auch gespannt. Nee, das ist nicht Also, schön. Umfang passte soweit, aber die Tiefe ging halt überhaupt nicht. Dann habe ich also nochmal gerechnet, habe nochmal gerechnet, habe nochmal gerechnet und bin immer wieder bei den gleichen Zahlen rausgekommen. Und dann habe ich mal die Originalmaschenanzahlen genommen, die man da haben sollte, mit der Originalmaschenprobe und habe festgestellt, so mit der Reihenprobe, und habe festgestellt, selbst in der Anleitung ist da, wo im Schema 20 cm steht, da ist die Tiefe von Schulter bis Ärmel, also bis man die Ärmel stilllegt, auch nur 15 bis 18 Zentimeter, je nachdem, ob man hinten oder vorne misst. Also schon in der Anleitung ist das verdammt kurz. Und dann passten Ja. nämlich meine Zahlen auch wieder. Dann hatte ich, also dann war das mit dem Umrechnen, hatte alles funktioniert. Dann habe ich also nur ein Stück wieder zurückgestrickt und habe die Zunahmen für die Ärmel und den Körper noch ein bisschen gestreckt. Bin wieder da angekommen, habe dann festgestellt, ja, so ganz reicht es noch nicht, habe noch eine Ringelkombination zusätzlich gestrickt und dann angefangen erst mit dem Körper ein bisschen und bin dann auf die Ärmel umgestiegen, weil ich nicht weiß, wie weit die Wolle reicht. Also ich wollte dann schauen, dass die Ärmel die richtige Länge haben und dann dadurch, dass es ja auch eine A-Linie ist, wird das ja nach unten eh ein bisschen luftiger. Entweder strecke ich dann noch die Zunahmen für die A-Linie oder ich schaue dann einfach mal, wie es wird, war so meine Idee. Ja. Also habe ich erstmal die Ärmel gestrickt oder den ersten Ärmel gestrickt und habe dann festgestellt, nee, jetzt wird der Ärmel zu weit. Also ich habe das dann nochmal anprobiert, festgestellt, der Ärmel ist zu weit und mir sitzt die Linie vom Ausschnitt eigentlich auch zu dicht, weil auf dem Bild ist das doch eher ein U-Boot-Ausschnitt und so war das jetzt fast eher ein Rundhals. Also es saß jetzt nicht richtig halsnah, aber schon so nicht hühnig hot, irgendwie so dazwischen. Und dann habe ich erst überlegt, lege ich es jetzt zur Seite? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, das mache ich üblicherweise so, aber das bringt ja auch nichts. Ich meine, davon strickt sich der Pulli nicht und der wird auch nicht, also auch der Schnitt verändert sich nicht. Und dann habe ich gestern Abend wohl oder übel den Pulli wieder aufgeribbelt. Ja, das klingt nach einer guten Idee, weil ich meine, das wäre ja auch in 2 Monaten nicht besser geworden, das Problem. Ja, eben. Also ich hätte noch weiter stricken können, aber ich bin mit der Neckline, mit dem Halsausschnitt einfach nicht zufrieden. Punkt. Ja. Nö, das bringt dann ja Ja. nicht so viel. Dann habe ich noch ein bisschen geguckt und gemessen. Also Entschuldigung, ich ich werde musste hier gerade irgendwie eine wahrscheinlich. Fliege tot machen, die hier zwischen meiner Wolle rumlief. Wo auch immer die herkommt im Januar. So komisches kleines Viech. Was auch immer hier über meinen Schreibtisch läuft. Wo sie herkam. Entschuldige, wenn ich dich hier so brutal unterbrechen musste. Ja, jedenfalls habe ich dann noch geguckt, wie viel Maschen ich am Ärmel weniger haben muss nachher und wie viel Maschen ich am Halsausschnitt mehr aufnehme, also anschlage, damit das hoffentlich so sitzt, wie ich das möchte, habe mir das notiert und habe dann beschlossen, der Pulli geht jetzt aber in die Schäm-dich-Ecke, weil der hat sich schlecht benommen. Und habe dann überlegt, oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe kein Projekt. Und ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Nein, das doch. Doch, ich greife vor. Mein Freund war in Hamburg die letzten Tage. Wir waren ja zwischen Weihnachten und Neujahr schon da, weil er sich Wolle für einen Pulli aussuchen wollte. Also, beziehungsweise er hatte mich zu Mylis geschleppt, weil er fand, dass es jetzt Zeit wäre, Wolle für seinen Pulli zu kaufen, den ich ihm versprochen hatte. Also, wir Auch hatten eine uns. Herangehensweise, ja. Ja. Wir hatten uns schon auf eine Anleitung geeinigt und ich hatte ihm dann, ich wollte ihn jetzt ja auch nicht quer durch die Walachei zu irgendwelchen Wollläden schleppen. Ich habe dann gesagt, wir waren ja über Weihnachten und Neujahr auch ein bisschen unterwegs. Wenn wir irgendwo an einem Wollladen vorbeikommen, dann können wir ja mal reingucken, ob ihm irgendwas gefällt. Und das war ihm aber irgendwie alles nicht zuverlässig genug und nicht endgültig genug. Also hat er irgendwann vorgeschlagen, so, heute fahren wir zu Mildes. Ja, Und es gibt schlimmere Vorschläge. ja, ich war auch ganz begeistert. Wir haben dann auch noch einen Happen gegessen, das war super nett. Und er hatte sich versteift auf einen leuchtend orangen Pulli wollte er haben. Ja. Und dann war ihm in die Hände gefallen Jamieson and Smith. Ich glaube, es war Jamieson and Smith oder Jamieson of Shetland. In so einem richtig knallorange. Pumpkin heißt das. Und ich war nicht so ganz angetan, weil die Farbe war auch sehr flach. Also die war zwar sehr grell, fast neonmäßig, fand ich, aber sie war eben sehr flach. Und Betta sah das genauso. Betta war zum Glück da. Betta hat ja ein unglaubliches Farbgefühl. Und ja, mein Freund war dann erstmal noch so hin und her gerissen. Und dann war aber von den anderen Farben, die in Frage kamen, war irgendwie nichts da. Beziehungsweise Naima erwartete noch eine Bestellung, sowohl für Jamieson und Smith als auch für Brooklyn Tweed. Weil wir hatten die Originalanleitung, also die Originalwolle in der Anleitung ist die Loft von Brooklyn Tweed. Und die hatten wir halt dann auch überlegt, alternativ. Aber da war halt keine passende Farbe da, die war bestellt. Und da wir das aber dann nicht mehr pünktlich geschafft haben, nochmal reinzuschauen, nachdem die Bestellungen da waren, habe ich dann mit Betta telefoniert vor 2 Wochen, glaube ich. Ja, vor 2 Wochen. Und habe dann mit ihr nochmal die unterschiedlichen Farboptionen durchgesprochen und sie hatte dann ein bisschen was zur Seite gelegt. Und dann ist mein Freund ganz mutig alleine in den Wollladen gefahren. Ja, sehr cool. Letzte Woche unter der Woche und hat sich dann Wolle ausgesucht und mitgebracht. Also er war ganz eigenständig Wolle kaufen. Ja, super. Und er hat sich dann tatsächlich für die Loft entschieden. In Cinnabar heißt die Ja, Farbe. Es ist so ein das knallt. Also ich sehe orange. es gerade über unseren Video-Skype für alle, die sich jetzt wundern, wieso ich sagen kann, dass ich die Farbe sehe. Ja, also es ist so ein blutorange. Tangerine, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also es ist eine sehr schöne Coole Farbe, Farbe. sehr intensiv, ist auch so leicht tweedig von der Struktur und von der Farbe her. Ist ja ein Streichgarn, die Loft. Und er hat dann natürlich auch nicht schlecht geguckt beim Preis. Also man braucht für diesen Pulli 6 Stränge, das sind 50 Gramm Stränge. Ich war ja schon glücklich, dass man den Pulli mit 300 Gramm stricken kann, aber das ist eben auch eine sehr ergiebige Wolle, dadurch, dass es ein Streichgarn ist. Und da kostet so ein Strang, ich glaube, 16 Euro. Ja. Also das Erste, als er das auspackte und mir zeigte, was er dann sagte, war, das ist aber auch echt teuer, ne? Und ich so, ja, das ist Wolle, ne? Ja, es ist nicht Acryl aus dem Supermarkt. Ja, mit der Jameson & Smith wäre, glaube ich, nur bei ungefähr 60 € gelandet für die adäquate Menge. Aber Ja, gut. stimmt, die ist ein bisschen günstiger. Wobei die auch nicht günstig ist, ne, muss man Nee, sagen. das stimmt, aber günstiger. Ja. Nein, aber er wollte diese Farbe, er will diesen Pulli und dann ist das für ihn auch in Ordnung. Ja, jedenfalls, also mein Freund war Wolle kaufen und dann habe ich gestern Abend, weil ich ja nichts anderes parat hatte, was einfach ist, einfach einen Strang davon schon mal gewickelt und angefangen, eine Maschenprobe zu stricken. Sehr gut. Und werde jetzt wahrscheinlich eher seinen Pulli stricken, weil der ist auch einfach nur in glatt rechts, wobei der ist in Einzelteilen. Lena von Lena Strickt strickt ihn ja auch für ihren Mann. Ah, der ja. Habe ich so festgestellt. Und ja, das, was sie da so erzählt, das klingt ja nicht so anheimelnd, ne? Nicht so richtig. Okay, wobei das mit der veränderten Maschenprobe und dem Wachsen und so, das ist wahrscheinlich dann weniger mein Problem. Das ist ja nur, also ansonsten ist die Anleitung ja wohl ganz, ganz okay. Aber das mit dem Zusammennähen, da bin ich auch noch unschlüssig, ob ich das jetzt so mache oder ob ich das gleich in einem Stück stricke, wobei ich diese nach außen gekehrten Nähte auch schön finde. Ich finde, die geben dem Ganzen schon ein gewisses, also das ist Teil des Designs, das ist ein Design-Feature. Ja. Und dann habe ich Es auch. sieht cool aus. Und dann fände ich es cool, wenn man dann sozusagen für die Nähte auch eine Kontrastfarbe vielleicht fast noch nimmt. Na, die Nahtfarbe würdest du ja gar nicht so richtig sehen. Das ist ja einfach nur, dass das Innere nach außen gekehrt ist, sozusagen. Das ist ja einfach nur die Randmasche letztendlich, die man sieht. Ja klar, aber trotzdem siehst du ja irgendwie schon den Faden, mit dem du das zusammennähst. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja wie heißt denn das? Mattress Ja, Stitch. Matratzenstich heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Sagt man Ganz das wirklich so? Ich hochoffiziell. war mir gerade unsicher. Ich glaube ja, aber ich bin auch nicht gut darin. Aber ich würde Matratzenstich sagen, aber ist egal. Aber Ich habe verstanden, was du sagen willst. den Faden sieht man ja eigentlich auch so gut wie gar nicht. Ich glaube tatsächlich auf der Seite, wo du die Naht machst, schon. Also dann würdest du ihn auf der Innenseite nicht so sehen. Aber das kannst du ja an der Maschenprobe mal testen, weil das könnte ich mir cool vorstellen, weil wenn man die Naht schon als Design-Feature nach außen kehrt, sie dann noch extra zu betonen. Ich weiß ja nicht. Also für mich wäre es nichts. Ich müsste das dann mal mit meinem Freund durchsprechen. Nee, du kannst ja an der Maschenprobe mal rumspielen. Ja. Ja, ich bin ja jetzt schon Janschicken. Ich habe ja jetzt schon Angst, dass die 6 Stränge nicht reichen. Ich meine, es sind nur 300 Gramm. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich die Maschenprobe auch wieder aufmache. Ja, das Klassiker. könnte wohl passieren, ja. Ja. Und ich habe dann gestern Abend auch ein bisschen in den Projekten gesurft. Es gibt eine ganze Menge Leute, die unten noch ein Rippenbündchen dran gemacht haben. Da ist original kein Rippenbündchen dabei, war mir auch gar nicht aufgefallen. Erst als dann viele schrieben, dass sie eins hinzugefügt haben, habe ich mal genau hingeguckt in der Anleitung und ja, da ist tatsächlich kein Bündchen dran. Muss ich mal schauen. Wobei auf der anderen Seite der andere Pulli, den er hat, der hat ja ein Rollbündchen unten und das gefällt ihm auch total gut. Es ist nur blöd, weil an diesem Redford-Pulli, an den Ärmeln und am Halsausschnitt ist schon ein Rippenbündchen. Es ist nur unten keins. Das ist aber auch nicht konsequent. Ja, aber ich verstehe auch, warum keins dran ist, weil bei denen, die eins gemacht haben, finde ich, sieht das durch diese betonten Nähte, da passt das Rippenbündchen dann wieder nicht zu. Ah, ja. Also es ist so. Tja. Ja, aber das Rippenbündchen kann ich ja auch immer noch unten dran stricken, wenn ich mit dem Pulli fertig bin. Das kann man jetzt nur zum Schluss ergänzen. Eben. Das ist ja ein lösbares Problem, würde ich sagen. Ja. Ja, und ansonsten nähe ich gerade. Also ich habe beschlossen, wenn ich hier so sitze und sozusagen an den Rechner gekettet bin zum Podcasten, dann kann ich ja auch nicht fliehen und dann mache ich häufig so Sachen, auf die ich nicht so viel Bock habe, sei es Fäden vernähen oder hier gerade, da ist eine Naht aufgegangen oder ich habe da ein Shirt, da ist ein kleines Loch drin. Solche Sachen werde ich dann jetzt machen. Sehr gut, ja, sowas wie Löcher an Shirts stopfen müsste ich eigentlich auch mal. Auch gestern festgestellt, dass mein schönes Shetland Woolweek Shirt ein kleines Loch hat. Nee. Doch. Das ist irgendwie nur zwei von diesen Jersey-Stoffmaschen groß, also es ist überschaubar. Ich glaube, ich kann es einfach zusammenziehen. Das Ja. Problem ist halt, dass mir sowas immer einfällt. Ich ziehe die Sachen aus, schmeiße sie in die Wäsche und dann nehme ich sie runter von der Wäscheleine und werfe sie in den Schrank. Und dazwischen fällt mir halt an keiner Stelle auf, dass da ein Loch ist, erst wenn ich es anziehe. Und dann habe ich meistens mir aber vorgenommen, das genau an dem Tag anzuziehen und bin dann schlecht von diesem Plan wieder abzubringen. Und dann ist irgendwie, oder wenn ich dann dran denke, dass es gestopft werden müsste und packe es in eine Kiste mit zu stopfenden Dingen, dann liegt es nach einem Jahr da immer noch drin, weil ich diese Kiste nie wieder aufmache. Also da muss ich noch irgendwie an meinem Prozess arbeiten, wie der besser wird. Ja, solche Fälle habe ich auch. Wobei das ist jetzt ein Unterziehshirt. Also das ist ein Loch, da bin ich mit dem Fingernagel hängen geblieben. Ich glaube, der Stoff wird einfach langsam dünn. Und da ist jetzt halt ein kleines Loch drin. Ich werde das auch nur zuziehen, ne? Es ist kein Shirt, das je das Draußenlicht sieht. Ja, Aber ich mag es halt das einfach schon, ganz aber. gerne vom Schnitt und vom Sitz. Deswegen werde ich das nochmal nähen. Aber ich habe es dann auch direkt von der Leine, also ich habe es dann auch erstmal in die Wäsche getan. Und jetzt aber direkt von der Leine beim Wäscheabnehmen gleich zur Seite gelegt und gesagt, so, morgen nähe ich das. Sehr weise. Ja, da muss ich gucken. Da muss ich an meinem Workflow noch arbeiten und mir was Besseres ausdenken. Aber woran arbeitest du denn im Moment? Ja, an meinem einzig strickbaren Projekt arbeite ich gerade. Das heißt? Das heißt, materialisierte Rhinebeck-Erinnerungen sind es hier, und zwar das Knäuel Cormo-Wolle, was ich in Rhinebeck gekauft habe. Du erinnerst dich und Ja, ich daraus. erinnere mich an die Odyssee, die richtige Kormo-Wolle zu finden. Ja, es war ja insofern schwierig, weil diejenigen, die Kormo-Wolle hatten, hatten sie in Worsted Weight und das war mir einfach zu dick und zu warm, weil ich halt genau weiß, ich brauche keinen Worsted Weight. Es ist einfach irgendwie, ich ziehe es nicht an. Bei mir im Büro ist es so warm, ich sitze da im Langarm-Shirt und habe noch einen Schal um den Hals, das reicht dann aber völlig, während meine Kollegen fünf Wollpullover und eine Wärmflasche haben und immer noch frieren. Also irgendwas läuft da falsch. Da werde ich mir keine dicken Pullover stricken. Also das ist total blödsinnig. Und deswegen wollte ich Fingering Weight haben. Und in Fingering Weight gab es tatsächlich nur einen Stand. Und Beziehungsweise, da waren auch noch ein, zwei, die waren dann aber schon ausverkauft, als wir genau, wieder die waren dann kamen. ausverkauft. Aber es war halt irgendwie so, dass wir tatsächlich einen Stand gefunden hätten, wo es Cormo in Fingering Weight gab. Das war nicht so einfach. Letztendlich war es noch genau ein Stand und die hatten dann mehrere ungefärbte Sachen. Und ich fand zwar die Farben sehr schön, hatte aber noch relativ viel genau in diesen beige-brauntönen, grautönen hatte ich eigentlich relativ viel Wolle schon in Fingering. So, also eigentlich will ich das nicht. Und dann habe ich so ein dunkleres Braun gekauft. Also es sieht toll aus, gefällt mir sehr gut, aber es war halt so ein bisschen so. Eigentlich brauche ich genau so eine Farbe nicht, aber egal. Aber die waren schon schön. Die waren schon schön und die fühlen sich auch sehr toll an. Und ich hatte das ja Freitag mit auf der Knit Night auch. Und ich bin mit der Jule zusammen in der Bahn hingefahren und hatte da schon erzählt, dass ich mich schon so wieder aufs Stricken freue, weil die Wolle so schön weich ist. Und dann waren wir dort und ich so, jetzt muss ich aber fühlen kommen. Und die anderen so, wie? Sieht doch total rau aus, was du da hast. Ich so, ja, aber das sieht nur so rau aus. Also es sieht halt sehr rustikal aus, wenn du das Wollknäuel so siehst. Und auch das fertige Strickstück. Aber wenn du es dann anfasst, ist es tatsächlich mehr so fast so ein Kaschmirgefühl. Also es ist ziemlich verwirrend. So Auge und Hand passt da nicht zusammen. Und das war sehr lustig. Und ja, daraus stricke ich den Street Art Cowl von Sarah Shearer. Was ja eine weitere Rhinebeck-Erinnerung ist, die macht ja mit ihrer Schwester zusammen den Imagined Landscapes Podcast. Hast du Und gesehen, dass sie auf der Startseite, auf der Ravelry-Startseite ist? ja, mit den Gnomen, Never mit not den. knowing! Ja, habe ich. Genau. Und den Podcast hattest du mir ja quasi auf dem Rückweg von Rhinebeck zu unserer Unterkunft Ja. vorgespielt. Da habe ich ja quasi meine erste Imagined Landscapes-Folge gehört. Und insofern ist es, finde ich, sehr passend, das zusammen zu kombinieren. Und ja, es macht Spaß, ich mache Fortschritte, ich bin auch schon, denke ich, gut über die Hälfte. Und ja, Foto mache ich gleich auch nochmal ein hübsches. Ich habe bis jetzt nur so ein kleines Anstrickfoto gemacht. Das ist aber weit entfernt von dem, wo ich jetzt schon bin. Insofern werde ich gleich einfach nochmal eine kleine Fotosession machen und dann die Fotos hochladen, bevor wir den Podcast live stellen oder kurz danach, dass das irgendwie alles fertig ist und dass ich das dann auch bei MMM noch in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe in der 2018er Thread eintragen kann zu Das meinem. siehst du, ich muss mein Check-in machen. Ja, genau, damit ich mein Check-in machen kann. Danke für die Erinnerung. Und genau, ansonsten habe ich schon ein fast WIP in Progress, Work in Und Progress. apropos Foto, ich habe auch, sorry, dass ich da jetzt so Ja, reingrätsche, sehr gerne. ich habe Fotos von meinem Lemon gemacht, weißt du, der, den ich aus der Ja, die anderen sind toll Rhinebeck. geworden. Ja, Die ich habe ich finde, gesehen. man sieht die Farbänderung unten nicht so Nee, ich doll. habe also extra hingeguckt, ich habe nichts gesehen. Also auf dem Foto sieht man es gar nicht. Ja, ich muss mal schauen, wie das beim Tragen sich verhält. Aber er ist super bequem und Ja, das sieht auch sehr kuschelig aus. Also ich finde den total schön geworden. Also wie gesagt, nicht meine Farbwelt, aber ich wäre auch in der Form, glaube ich, nicht glücklich, aber dir steht es total gut. Ich bin Danke. sehr begeistert. Ja, ich mag die Form auch total gerne. Also ich habe ja viele Sachen mit dem Schnitt. Hättest du den nicht eigentlich unter fertig melden können? Der war Oder doch letztes Mal schon war fertig. der Ich schon glaube fertig beim letzten Mal? nicht. Ich weiß es nicht. Ich Ansonsten meine, trage dass ich du da einfach noch noch mal unglücklich nach. warst. Ja, sonst trag das noch. Also ich meine, dass der noch nicht fertig war, aber egal. Ich hab da aber doch, der war schon fertig. Den habe ich ja schon fertig mit hergebracht. Ich musste nur noch einmal den Ärmel, die Ärmelabkettkante also dämpfen, nochmal neu dämpfen. Okay, das kann sein. Nee, dann wieso habe ich denn das so gar nicht vor Augen, wollte ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass du mir nichts davon erzählt hast. Aber ist egal. Auf jeden Fall, ich finde die Fotos total toll, muss ich sagen. Danke. Steht dir sehr gut. Genau, und ansonsten plane ich eine weitere materialisierte Rhinebeck-Erinnerung und aus der Wolle, die ich dann bei der Green Mountain Spinnery gekauft habe, möchte ich, das sind ja nur 200 Gramm in Decay und ich habe aber noch Wolle, die ich im April gekauft hatte, als ich da auf der Connecticut Sheep and Wool war. Die würde da ganz gut zu passen. Das, was ich da von der Green Mountain Spinnery gekauft habe, ist ein Orange und ein Grün, jeweils 100 Gramm. Und das andere ist so natürliche Schaffarbe, ein bisschen braungrau und ein bisschen beigegrau, jeweils 50 Gramm, sodass ich insgesamt auf 300 Gramm käme. Das müsste eigentlich für ein kurzärmeliges Jäckchen mit nicht zu viel Ease müsste das eigentlich genau knapp passen für mich. Und ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Ich hatte ja in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe da mal die Schwarmintelligenz angerufen und gefragt, ob jemand Vorschläge hat für die Streifen oder einen Streifengenerator kennt. Und Jerina hatte einen Streifengenerator tatsächlich auch gepostet, den ich sehr cool In finde. welchem Die Thread war das denn? Oberteile Knit Along. Ah, okay, der folge ich nicht, dem Thread folge ich nicht so. Genau, da war das drin. Und dann habe ich, also dieser Streifengenerator gefällt mir sehr gut, vor allem weil man ihn auch gewichtet einstellen kann, sodass man sagen kann, ich habe hier von der einen Wolle habe ich einen Teil, von der anderen Wolle habe ich zwei Teile, sodass man dann auch entsprechend gewichtete Streifen bekommen kann. Das finde ich total toll. Ich hatte mir eine Jacke ausgesucht, die hat die Kate Solomon, die auch bei der Green Mountain Spinnery arbeitet, entworfen. Ich muss mir das aber nochmal genauer angucken. Die wird top-down gestrickt, aber die hat und ist eine Jacke, die offen bleibt. Die hat also keine geschlossene Front. Dementsprechend sind die Fronten auch schmaler, was natürlich meine Wolle ist knapp Problem entgegenkommt. Und du findest die am schnellsten. Mach doch vielleicht einfach mal meine Queue auf und geh auf die letzte Seite der Queue. Das ist am einfachsten. Woher weißt du denn, was ich gerade vorhabe? Ich sehe, dass du dich so bewegt hast, dass du zu auf den Monitor guckst. Ja, ich drehe mal den Bildschirm ein bisschen runter, dann kannst du mich trotzdem noch sehen und siehst nicht nur meinen Hals und meinen Kinn, wenn ich näher Ja, an den Bildschirm das rutsche. stimmt wohl. Genau, aber ich konnte so gut erahnen, was du tust. Genau, ich könnte das auch nochmal aufmachen, weil ich weiß gerade nicht, wie das andere Teil heißt. Auf jeden Fall, das Ding heißt, boah, ja, gute Frage. So was Oranges relativ weit unten auf der letzten Seite der Queue. Warte, warte, warte, ich bin nicht so schnell. Ja, das So. ist gut, weil ich müsste jetzt erstmal sowieso mich einloggen, weil ich bin überhaupt nicht eingeloggt bei Bin Mailberry. immer eingeloggt. Du hast doch gesagt, Jäckchen, oder? Ja, letzte Seite meiner Queue. Ah, letzte. Ich bin auf der Letzte. ersten. Oh, deine Queue Nein, wächst letzte aber auch Seite. langsam, ho? Ja, ich muss mal wieder ausmisten. Ah, Harbour Island, Amy Nee, ganz, Herzog. ganz, ganz unten was orangefarbenes. Ah, Window Cardigan, Windrow Windrow Cardigan, Cardigan, genau. Kate Solomon. Genau, ich finde die sehr schön. Habe dann aber überlegt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe die Anleitung noch nicht gekauft, wenn ich es richtig verstanden habe, die wird von oben nach unten gestrickt, strickt man aber diese Bordüre, die den Rand bildet, gleich mit. Und das ist blöd, wenn man Farbwechsel macht und die Farbwechsel auch noch gegebenenfalls mal nur eine oder mal drei Reihen sind. Also Ja. das ist halt, wenn man sowieso nur glatt rechts einen Teil hat, ist es ja wurscht, weil dann kann ich ja mal eine rechte und mal eine linke Reihe machen, kann ich es einfach hängen lassen. Aber das geht halt nicht, wenn ich das Ding gleich mitstricke. Insofern müsste ich dann entweder noch so einen I-Cord-Rand dran machen, damit ich dann die Farbwechsel da verstecken kann. Oder ich müsste mir doch noch eine Jacke suchen, die einen ähnlichen Schnitt hat und wo die Bündchen quer gestrickt sind. Und da habe ich in meiner Queue auch noch was. Also ich Das würde auch ist. sagen, bei der werden die mitgestrickt. Also es ist zumindest die gleiche Ja. Strickrichtung. Ja, ist die gleiche Strickrichtung. Deswegen vermute ich, es ist nicht so schlau, das mit Streifen zu machen. Oder ich müsste halt, wie gesagt, noch einen I-Cord dran basteln oder sowas, wo ich aber eigentlich keine Lust zu habe. Und dann ansonsten habe ich mir noch angeguckt, wenn du nochmal in meine Queue zurückkehrst, Bin da ist ich? was Dunkelbraunes mit Amy Direkt Herzog. darüber. Direkt da Jawohl. drüber, genau. Das ist nämlich witzigerweise aus der gleichen Wolle, wie ich danach gesehen habe. Und die Form ist recht ähnlich. Die Ja. hat aber unten und im Ausschnitt Bündchen, die quer gestrickt sind. Ja. Die sind allerdings in Kraus rechts, sodass es massiv viel Wolle fressen würde. Also die würde ich dann wahrscheinlich eher im Rippenmuster machen oder deutlich schmaler, weil für so breite Kraus rechts Bündchen habe ich einfach nicht genug Wolle. Das könnte ich machen und dann würde ich irgendwie 51 Gramm Knäuel dafür reservieren und die Streifen aus dem Rest machen und dann gucken, was für die Ärmel übrig bleibt. Oder Ich die habe auch Ärmel als letztes irgendwie mache. gerade eine Jacke aus der Nitti vor Augen, die auch einen ähnlichen Schnitt hat, aber vielleicht. Keine Wo Ahnung, finde ich aber die zwischen den jetzt? beiden schwanke ich noch und ich glaube tatsächlich, es wäre dann schlauer, das Amy Herzog-Design zu machen, einfach weil es die quer gestrickte, also weil die Bündchen besser in einer neutralen Farbe gehen, wo Ja. die Farbwechsel dann nicht so auffallen. Ich glaube, das fände ich hübscher. Da muss ich zumindest nicht so tricksen. Das stimmt. Ja, so weit bin ich da schon gekommen. Also Maschenproben habe ich schon gemacht und im Prinzip wollte ich mich heute dann, wenn wir fertig sind mit Podcasten, hinsetzen und mir den Stripe Generator vorknöpfen und mich zwischen den beiden Jacken entscheiden und dann die eine oder die andere Anleitung kaufen und dann loslegen. Ist das das, was du im Kopf hattest, als wir letztes Mal gesprochen haben und du sagtest, ja, Pulli? Also, wir hatten ja gesprochen Ja. über den Projekt Kleiderschrank-Thread und Genau. dass du ja gar nichts in Pullimengen da hast, sondern dass du das dann Genau, und umgenäht deswegen, da habe hast. ich dann aber gedacht, okay, das sind zumindest schon mal 200 Gramm von der Green Mountain Spinnery, halt in Orange und Grün, was ja recht knallig ist in der Ja. Kombi. Sind zwar gedeckte Töne, aber trotzdem finde ich Orange-Grün schon recht heftig. Und dann eben diese andere Wolle ist halt recht neutral in den Farben, eher so gräuliche Original-Schaffarben halt. Und dadurch knallt die nicht so. Also deswegen glaube ich, dass die vier zusammen dann schon, obwohl vierfarbig, nicht so krass werden in bunt. Und deswegen, das musste ich aber erst ausprobieren, ob die auch maschenprobentechnisch zusammenpassen. Und das geht maschenprobentechnisch auch ganz gut zusammen. Und insofern wäre ich da ganz zufrieden. Dann steht deinem Pulli, dem nächsten Pulli bzw. Strickjacke ja nichts mehr im Wege. Ja, genau, außer der Entscheidung für die Anleitung, aber ich glaube eigentlich, dass die jetzt auch schon eher gefallen ist, weil so irgendwie die Option, so schön ich diese Jacke von der Kate finde, ich glaube einfach, es bringt mit der Farbkombination nichts, sie mehrfarbig zu machen. Nee. Also nicht so richtig, oder man müsste irgendwie die Musterbordüre in der einen Farbe machen und so intarsientechnisch und das andere hin und her stricken, aber das ist halt auch ziemlich zäh, wenn ich dann nur eine Reihe mit einer Farbe habe und dann kann ich nicht den Faden hängen lassen und beim nächsten Mal einfach von der Seite dann eben statt einer rechten eine linke Reihe dranhängen oder so. Das ist mir irgendwie zu kompliziert. Ja. Und so viel Fäden Alternativ. vernähen will ich auch nicht. Das kostet nur Faden, das kostet nur Wolle. Alternativ könntest du die Bordüre natürlich auch separat stricken und dann. Dann dran nähen, ja, aber es ist halt irgendwie für eine Top-Down-Konstruktion bei einer Jacke, wo die Bordüre mit dranhängt, ist zumindest oben am Halsausschnitt blöd, die Bordüre separat zu stricken, weil da ist dann nichts. Die Ja, hält aber das ja oben zusammen. du könntest halt oben den Teil in der gleichen Farbe machen wie die Bordüre und dann einfach die Maschen separat runterstricken, also einfach nicht Ja. verbinden und dann später die Naht schließen. Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie weiß ich nicht, das ist mir zu viel gefrickelt irgendwie. Also das glaube ich, finde ich unentspannt. Zumal ich halt weiß, dass ich so ähnlich wie der Januar, da greife ich jetzt ein bisschen vor, also mein Januar war ziemlich anstrengend jobtechnisch. Wir hatten am Mittwoch ein IT-Projekt, ein größeres, was live gegangen ist, also mittelgroßes. Und da war ich recht eingebunden. Davor gab es noch ein paar mittlere Katastrophen, die uns da nochmal ein bisschen zurückgeworfen haben und ja, jetzt läuft es so halbwegs, das hat mich aber echt viel Zeit gekostet und in 14 Tagen haben wir ein richtig, richtig großes IT-Projekt, wo ich auch dran beteiligt bin. Das Timing ist nicht ganz so optimal, die beiden so direkt hintereinander und ich hänge halt in beiden Projekten mit drin. Es gibt halt nicht viele Kollegen, die in beiden Projekten mit drin hängen, deswegen war es machbar, die so hintereinander zu schalten, aber bei mir bedeutet das halt ziemliches Chaos und ich denke, ich werde im Februar ziemlich viele Überstunden haben und ich weiß schon, dass ich in 14 Tagen auch am Wochenende arbeiten werde. Einfach weil da ein paar Sachen am Wochenende passieren müssen für die Umstellung. Und ja, ich weiß, ich bin unentspannt und da werde ich mir nicht ein extra kompliziertes Strickprojekt reinlegen, weil ich genau weiß, das sprengt dann auch meine Kapazitäten für komplizierte Dinge. Das ist einfach, wenn ich mir überlege, wie ich, in welchem Zustand ich hier teilweise nach Hause gekommen bin. Da war Essen und Stricken und sonst nichts mehr an dem Abend, aber das Stricken war dann zum Glück halt auch nichts Kompliziertes. Insofern siehe Buchhülle von Martina, wo dann ja ganz untypisch für Martina auch rechte, linke Maschen drin waren. Insofern, das war dann, also bei mir war es so an der Grenze zu langweilig, aber zum Glück, aber ich war auch ganz froh, dass ich auf nichts Besonderes aufpassen musste, weil das wäre, glaube ich, auch schief gegangen. Ja, Wie wär's insofern. mit Socken? Oh nee, Socken hatte ich jetzt genug in letzter Zeit. Zwei Paar Socken im Dezember und Januar, das reicht schon. Wow. Ja, nein, ich bin jetzt hier mit meinem Kormo-Kaul ganz glücklich. Der hat auch ganz viel rechte Maschen und ja, gestern Abend habe ich es noch geschafft, irgendwie das Muster, was ja nicht wirklich ein kompliziertes ist, das ist so ein Mini-Lace-Muster, was so kleine Zickzacks macht. Und Mini-Chevron-mäßig, aber halt als Lace geformt. Und da habe ich es geschafft, irgendwie eine Masche zu viel an der einen Stelle zu haben und dadurch das komplett um eine Masche zu versetzen, was halt blöd aussieht, wenn du hinterher sechs von diesen Zickzack-Streifen hast, die genau untereinander sind und einer davon ist irgendwie um eine Masche versetzt, dann sieht das halt doof aus. Und insofern habe ich dann gestern Abend, als ich das gemerkt habe, erstmal 3,5 Reihen wieder geribbelt. Ja, was mir ja auch eher selten passiert und aber das machte halt keinen Sinn, das einfach nur runterfallen zu lassen, weil ich hätte halt die komplette Hälfte 3 Reihen runterfallen lassen müssen und dann dachte ich, dann sieht es hinterher nur krumpelig aus, dann stricke ich sie lieber komplett neu und dann ja, war das auch besser so. Und jetzt sieht es schon viel besser aus als vorher. Ja, das so viel zu meinem Work in Progress. Ansonsten habe ich noch ganz viele Ideen, auch für Nähprojekte, aber so richtig passieren tut einfach nichts, weil ich schlicht gerade einfach mit Arbeiten, Essen und so ein paar anderen Verpflichtungen ganz gut ausgelastet bin, sodass ja, außer so ein bisschen auf dem Sofa vor mich hinstricken abends dann auch nicht mehr viel geht, wenn ich alles andere, was noch so an Pflicht neben der Arbeit ist, erledigt habe. Genau. Hast du denn noch was gemacht, außer zu stricken und Dinge zu vernähen? Also ich bin nirgendwo unterwegs gewesen, aber ich habe in den letzten Monaten Avocadokerne und Hüllen, Haut, Schale? Schale, genau, Schale gesammelt und Weil ich nämlich auf Instagram jemandem folge, die fährt mit Naturprodukten, also was heißt mit Naturprodukten? Ja, mit Pflanzen und eben auch unter anderem mit Avocados. Und das gibt in der Regel einen unglaublich schönen Pinkton. Also von Pfirsich über Rosa bis zu Altrosa, beziehungsweise wenn man das dann mit Eisen behandelt, in manchen Fällen auch noch Violett. Und das ist ja ein Farbspektrum, das mir sehr gefällt. Das aber, soweit ich das überblicken kann, schwierig mit Pflanzen zu färben ist. Also es gibt einfach nicht viele Pflanzen, die so diese Farben erzeugen. Und deswegen, weil ich auch gerne Avocados esse, habe ich halt die letzten Monate regelmäßig meine Avocado-Kerne und Avocado-Schalen aufbewahrt. So. Und habe jetzt tatsächlich angefangen, das mal zu machen. Also ich hatte mehr Hoffnung gesetzt auf die Avocado-Kerne, weil die ja relativ schwer sind. Und man braucht ja immer ein gewisses Gewicht an Ausgangsmaterial, also an Naturmaterial, an Pflanzen, um auch ein gewisses Gewicht an Wolle zu färben. Und auf den Fotos sah das bei ihr meistens auch irgendwie zartrosa aus. Also durchaus eine Farbe, die ich mir hätte vorstellen können. Ich hatte getrocknet, also ich habe die dann immer ordentlich abgespült, damit da nichts mehr von dem Fruchtfleisch dran ist, damit das nicht anfängt zu schimmeln. Und habe die dann getrocknet und habe angefangen mit den Avocado-Kernen. Ich hatte ungefähr 250 Gramm Avocado-Kerne, was schon relativ viel ist. Habe die dann angefangen auszukochen und ja, war erstmal enttäuscht. Lässt du die ganz oder werden die dann noch geschnitten, gehackt, irgendwas? Also wenn sie trocken sind, dann kannst du mit denen nicht viel machen, weil die sind steinhart. Ja, das habe ich mich gerade gefragt, mit welcher Gewalt du sie auseinandergebracht hast, wenn das nötig ist. Ich habe die dann erstmal so aufgekocht, einfach nur mit Wasser. Und das hat auch relativ schnell angefangen, Farbe anzunehmen, aber eher so ein ganz helles Pfirsich, würde ich sagen. Ja, Pfirsichfarben. Und dann habe ich angefangen, also ich habe das dann auch immer mal über Nacht ziehen lassen, einfach im Wasser, habe ich das angefangen, mit einer Gabel so ein bisschen klein zu machen. Dann wurde es ein bisschen dunkler. Und dann fing es an, so ein bisschen schlammig zu werden. Naja, Aber es war weil bis jetzt nur Avocado-Reste in Wasser. es waren bisher nur Avocado-Steine, ja. Ja, einfach weil das anfing, sich aufzulösen und selbst wenn man da mit der Gabel reinsticht, das ist so wie man, wenn man auch Kartoffeln mit der Gabel zerkleinert, da sind halt immer kleine Partikel, also ja, so ganz feine Partikel und die fingen dann an, so im Wasser rumzutreiben. Das wurde also hauptsächlich irgendwie so ein bisschen trübe und so graubraun, rosa, schlammig. Ich habe mir erstmal nichts weiter dabei gedacht, habe das ein bisschen einweichen lassen, immer nochmal erhitzt, habe dann mal das Wasser abgekippt, einfach um zu gucken, wenn man neues Wasser drauf gibt, ob da noch mehr Farbe sich rauslöst. Dann habe ich angefangen, die Kerne, die ja nun nach und nach auch immer weicher wurden, und die meisten gingen zwar mit der Gabel zu zerteilen, aber es wird dann auch schwierig. Ich meine, 250 Gramm Kerne, das war, ich habe diese Marmeladengläser, Bon Maman, kennst du ja, die ganz normalen, und da habe ich halt ein Glas genommen, um die getrockneten Kerne zu sammeln, und das Glas war nachher so voll, dass die anfingen runterzufallen oben. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt mal an. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wie viele Kerne das waren. Und das wurde dann auch relativ viel in diesem Topf. Und dann habe ich das halt nicht geschafft, mit der Gabel noch die Stückchen zu erwischen, die noch groß sind, und habe dann den Pürierstab genommen. Das hat auch super funktioniert. Es wurde immer schleimiger und immer schlammiger. Avocado-Kernpüree. Ja. Und da kam auch noch mal mehr Farbe raus. Und immer wenn ich das Wasser dann abgekippt habe, ich habe das so ein paar Mal gemacht, wieder neu angesetzt über Tage hinweg. Immer wenn ich das dann abgekippt habe, dann ist natürlich auch ein bisschen was von diesem Bodensatz mit reingekommen. Ich habe das dann im Kühlschrank gelagert und da hat sich dann wirklich immer so ein, wie so eine Sedimentschicht unten abgesetzt im Wir müssten anfangen, das Segment wie bei Teenie Hexenküche zu nennen, oder? Ja, vielleicht. Na, jedenfalls habe ich das dann eine ganze Weile gemacht, bis ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt läuft das Wasser mehr oder weniger klar ab. Dann habe ich noch die Avocado-Kerne erstmal, also das, naja, Püree, Staub, was auch immer, Schlamm, auf die Heizung gestellt zum Trocknen, weil ich dann auch spontan nicht wusste, was ich damit machen sollte. habe dann die Schale, in der ich das getrocknet habe, ich habe das dann zur Seite gelegt, habe die dann einfach nur mit Wasser wieder eingeweicht, weil das sich so ein bisschen festsetzte. Habe dann festgestellt, okay, das wird jetzt wiederum zart rosa. Also es ist ein hochkomplexes Thema, glaube ich. Ich habe dann also die getrockneten Avocadokern, Häcksel, Schnipsel erstmal wieder zur Seite gestellt, verpackt. Mal schauen, was ich damit mache, ob ich die noch weiter benutze. Und ansonsten habe ich beschlossen, ist es wahrscheinlich auch ein guter Dünger. Ich meine, immerhin sollte daraus mal eine Pflanze werden. Habe jetzt auch mit dem, also mit diesem eingefärbten, etwas trüben Wasser schon Wolle gefärbt. Also nicht viel, ne? Nur mal zum Ausprobieren. Ich habe so einen Woll-Alpaka-Mix da gehabt. Weil ich habe jetzt auch nicht viel naturfarbene Wolle hier, muss ich sagen. Die ist größtenteils noch in Hamburg. Und war erstmal ganz angetan von der Farbe. Es ist, also wenn man böse ist, sagt man hautfarben. Es ist so ein altrosa, zart mit so einem leichten Pfirsichstich. Und ich habe festgestellt, je länger ich diese Brühe dann auf dem Herd lasse und das, also ich lasse das dann offen stehen, je länger das steht, desto dunkler wird das Ganze. Okay. Also inzwischen hat es eher so die Farbe von Weinbergpfirsichhaut. Jetzt Und auch, kommt es in Bereiche, wo es mir anfangen könnte zu gefallen. also es ist immer noch pastellig trotzdem, ne? Also der zweite Strang ist Ja. aber schon dunkler als der erste, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise, wenn du mit Säurefarben Ja. färbst, du nimmst halt, die Wolle nimmt einen Teil der Farbe auf und dann ist halt weniger Farbe drin und der zweite, dritte Farbgang oder Färbegang wird dann umso heller. Aber nein, in diesem Fall ist es dunkler geworden mit dem zweiten, was ich schon mal spannend fand. Und Reagiert das dann mit Sauerstoff vermutlich? Also es klingt ja fast, als würde es oxidieren oder so. ich habe dann auch noch mal ein bisschen nachgelesen hinterher bei der, die ich da auf Instagram verfolge. Und sie sagte auch, es ist tatsächlich so, dass das oxidiert mit der Zeit. Also, dass die Farbe sich tatsächlich verändert. Ja, spannend. Und als ich dann so enttäuscht war mit diesem Topf voller Schlamm, den ich von den Kernen hatte, dachte ich, na gut, dann kann ich ja jetzt auch mal die Schalen aufsetzen. Die sind natürlich deutlich leichter. Und ich merke gerade, ich habe sie nicht gewogen vorher. Also, Avocadoschalen entsprechend der Avocado-Kernmenge. Keine Ahnung, ich habe halt immer den Kern und die Schale zur Seite gelegt. Und da war ich richtig überrascht. Ich habe das also in den Topf getan, habe festgestellt, das sind auch eine ganze Menge. Die waren dann auch halt trocken und ich habe sie nicht weiter zerschnitten oder so, weil ich nicht wollte, dass mir das alles quer durch die Küche fliegt. Habe das also erstmal mit Wasser aufgesetzt. Es ist in so eine kleine Kasserolle gekommen, die auch bis oben voll war. Und dann habe ich mit Wasser abgedeckt und schon allein vom nur warm Wasser auffüllen, ist dieses Wasser leicht rotstichig geworden. Und dann habe ich das eben auch ganz langsam aufgesetzt, erhitzt, habe dann, als die Schalen anfingen einzuweichen, habe ich die so ein bisschen klein gemacht auch, dass ich nicht immer so viel Wasser brauche, um das alles zu bedecken. Und habe das dann über Nacht einweichen lassen, erhitzt, eine Stunde so vor sich hin. Also es hat nie gekocht, sondern immer nur, es ist nur heiß geworden. Hab das dann also so vor sich hin sitzen lassen, nochmal wieder über Nacht, einfach abkühlen lassen. Und das ist, also das Wasser, das ich dann davon abgefüllt habe, das ist, der erste Durchgang ist richtig, ist so ein bisschen wie Cranberry-Schorle von der Farbe her. Witzig. Und ich habe dann noch ein zweites, noch ein drittes Mal. Das eine Mal habe ich nicht aufgepasst, da hat es angefangen zu kochen. Das ist leider ein bisschen bräunlich geworden. Das habe ich dann auch entsorgt. Aber abgesehen von dem einen Gang, den ich weggekippt habe, habe ich bisher drei Durchgänge aufgesetzt mit den gleichen Schalen. Es wird jetzt natürlich heller, ne? Aber es sieht immer noch aus wie Cranberry-Schorle von der Farbe her. Cool. Ich habe jetzt nochmal einen Topf aufgesetzt, also nochmal Wasser draufgegeben. Mal schauen, wie viel Farbe da jetzt noch rauskommt. Aber es ist echt erstaunlich, wie viel da rauskommt. Ja, super spannend. Und der Farbton ist halt, ich meine, Avocados, diese dunkle, fast violette Schale manchmal, das grüne Fruchtfleisch, ich wäre jetzt nicht auf rosa gekommen, ne? Nee, ich auch nicht unbedingt. Ich muss gerade die ganze Zeit daran denken, dass wir noch eine Avocado hier haben aus der Biokiste. Die ist aber, also ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber sie ist kleiner als ein Hühnerei. Was? Ja, wir hatten drei Stück davon. Das ist wirklich so mini, mini, mini, mini Avocado. Also ich Okay. frage mich auch tatsächlich, ob da überhaupt irgendwas drin ist außer dem Kern. Mein Mann hat die anderen beiden gegessen, ich habe gar nicht gefragt, aber die sind so winzig, dass ich die ganze Zeit denke, so, Ich hatte von meinem Gemüsehändler Avocados, die waren auch so klein, die sahen eher aus wie diese Mini-Gewürz, nee, nicht Gewürzgurken, aber die Gurken, die man auch einkocht zum Beispiel, also bevor sie Gewürzgurken werden, in ganz klein. Und die hatten tatsächlich gar keinen Kern. Okay, ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht näher inspiziert. Ich fand die aber nicht so lecker, weil die, also ich hatte dann auch eine Handvoll davon genommen, um zu gucken, wie die so reifen. Er sagte, man kann die sofort essen, aber ich fand sie dann noch sehr hart und schmeckten auch sehr grün. Und die haben aber nie so den Punkt erreicht, dass sie so richtig diesen nussigen, cremigen Geschmack hatten. Die sind dann eher gekippt. Von daher, die werde ich nicht wiederholen. Aber Keine gut, die Ahnung, ich werde normalen sie, glaube ich. Avocados. Ja, ich glaube, das wird meine Vorspeise gleich zum Mittagessen. Heute Mittag bin ich sehr gespannt. Es gibt ein Experiment. Wir hatten Rotkohl in der Biokiste und ich bin nicht so der Rotkohl-Fan. Also ja, ich mag das schon, aber so, es ist ja echt schwer, weil da kommt immer Schmalz rein oder irgendwie Fett, auf jeden Fall Bratenfett und so. Und es ist halt Echt? schon, ja, also in so klassischen deutschen Rotkohl kommt eigentlich Schmalz mit rein und oder irgendwelches anderes Fett oder Butter. Also da ist eigentlich so klassischerweise ziemlich fettlastig. Und ich finde den ganz okay, aber eigentlich mag ich nur den von meiner Mutter und so ein, zwei Mal im Jahr, aber häufiger mag ich den irgendwie auch nicht essen. Jetzt kriege ich Hunger, ne? Entschuldigung. Und dann habe ich auf jeden Fall überlegt, was mache ich mit dem Rotkohl aus der Biokiste? Und wir hatten beide irgendwie keine Idee. Und dann habe ich gestern ein bisschen nach Rezepten gestöbert. Und es war tatsächlich nicht so einfach, was zu finden, was nicht das klassische Rotkohl- und viel Fett-Rezept ist. Und dann habe ich mir ein, zwei Sachen durchgelesen, die ein bisschen anders klangen und habe mich davon inspirieren lassen, aber dann etwas Freestyle experimentiert. Und habe den Rotkohl und ein bisschen Apfel gerieben in der Küchenmaschine und habe das Ganze in den Slow Cooker geworfen. Dazu ein bisschen Rotwein, Ras El Hanout Gewürz und Harissa und ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker und habe das jetzt über Nacht im Slow Cooker gehabt. Und als wir heute Morgen die Schlafzimmertür aufmachten, sind wir von dem Geruch ziemlich so, es riecht schon nach Mittagessen. Ist ganz witzig in der Geruchskombination. Deswegen, also ich muss das gleich mal probieren. Ich habe es noch nicht probiert, insofern das werde ich machen, wenn wir hier fertig gepodcastet haben. Und dann gibt es hoffentlich leckeren Rotkohl mit eher orientalischer Note. Und sonst Pizza von nebenan. Sonst gucken wir, was sonst noch da ist. Ich glaube, wir haben noch eingefrorene Bolognese-Soße. Da mache ich immer gleich so einen Riesentopf voll und friere dann große Teile davon ein. Das ist der Alternativplan, oder? Unten gibt es ja noch einen Dönerladen. Mal gucken. Mein Mann wird wahrscheinlich auch relativ hungrig nach Hause kommen. Der hat beschlossen, heute Morgen sich in die Sauna zu setzen, weil er seinen Laufplan sah, kein Lauftraining vor für heute. Und dann meinte er auch, bei der Kälte geht er in die Sauna. Und das eine Schwimmbad hat da an der Kellinghusenstraße, die haben jetzt im Dezember frisch eröffnet, nachdem sie quasi das ganze letzte Jahr renoviert haben, den Saunateil. Und ich bin da Mittwoch mit einer Bekannten und Freundinnen verabredet, um da hinzugehen. Und dann meinte er, dann geht er jetzt doch vor mir hin und guckt sich das an. Sehr gespannt, was er mir gleich erzählt. Und der wird dann wahrscheinlich auch hungrig sein, wenn er kommt. Und insofern gibt es dann exotischen Rotkohl oder orientalischen Rotkohl. Wie exotisch das ist, wird sich zeigen. Aber eine gewisse Schärfe wird drin sein, weil Ras El Hanout besteht ja zu großen Teilen irgendwie aus Jalapenos und in dem Ras El Hanout ist, in den Harissa besteht zu großen Teilen aus Jalapenos und im Ras El Hanout sind Chiliflocken drin. Also insofern, ich glaube, das ist nicht so ein biederer Entenbraten-Rotkohl. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich aber schon Appetit auf Steak oder so, ne? Ja, das fände ich eigentlich auch ganz cool dazu, aber das haben wir definitiv nicht zu Hause. Egal. Was wollte ich sagen? Was habe ich denn sonst noch gemacht? Wir hatten im Januar ein tolles Chorkonzert in Kiel. Das hat ganz viel Spaß gemacht, aber das ist jetzt auch müßig von einem Konzert zu berichten. Also wir hatten einfach gute Stimmung und hatten eine Solistin dabei, die auch dem Publikum ganz gut eingeheizt hat und hat es geschafft, das norddeutsche Publikum vor dem letzten Stück, was wir gesungen haben, zum Aufstehen zu bringen. Und zwischen dem Publikum und der Bühne war noch relativ viel Platz. Und so, ihr kommt jetzt alle nach vorne und tanzt und hat dann mit denen Line Dance gemacht. Und die haben tatsächlich mitgetanzt. Völlig Wow. krass. Sind dann stehen geblieben, haben die Zugabe über vorne gestanden, weiter Line Dance gemacht. Also, wo ich so denke, also das mit so einem norddeutschen Publikum, Respekt. Also die Dame ist aber auch sehr beeindruckend. Ist eine Afroamerikanerin, die, wenn ich es richtig verstanden habe, über 60 ist, aber höchstens wie Ende 40 aussieht, wenn du sie so siehst. Also ich war hier nicht super nah, aber so wie man sich halt so auf so einer Bühne kommt. Und da hätte ich gesagt, also auf keinen Fall älter als Ende 40. Aber irgendwer meinte, die ist tatsächlich schon über 60. Und also unglaubliche Energie und Ausstrahlung. Und das war echt sehr beeindruckend. Ja, und Tini hat sich sehr geärgert, dass sie nicht kommen konnte. Aber die hatte nachmittags einen Termin mit ihrer Tochter hier in Hamburg. Und dann war natürlich abends in Kiel aufs Konzert gehen ein bisschen schwierig. Insofern, ja. Und Heike hatte auch geguckt, wann es, ob es mit ihrem Urlaub passt. Aber da war sie auch schon wieder weg. Insofern wäre sonst Heike auch noch vorbeigekommen. Aber ja, leider war dann keiner da. Aber das macht ja nichts. Wir hatten, also es war genug Publikum da, aber keiner, den ich jetzt persönlich kannte. Genau. Und gestern Abend haben wir noch was ganz Witziges gemacht, was wir die letzten Jahre immer vorhatten, was aber tatsächlich zwei, dreimal grandios gescheitert ist an Terminen oder Erkältungen. Und zwar gibt es seit ein paar Jahren die Hanse Spirit. Das ist eine Spirituosenmesse, die bislang immer in den Messehallen war und jetzt das erste Mal in der Fischauktionshalle. Und das ist dann immer so Ist ein ja auch ganzes Wochenende. adäquater. Ja, also vom, also ich, wie gesagt, ich habe es in den Messehallen nie erlebt, aber da, also wenn ich mir überlege, wie die Stimmung da gestern war und ich stelle mir das ganze Ding in der Messehalle vor, deutlich steriler. Ja, also Fischauktionshalle war schon cool. Aber es war halt auch super eng. Ich war noch nie Insofern. in der Fischauktionshalle. Soll ich jetzt sagen, du hast auch nichts verpasst? Also ich finde, das Gebäude ist echt toll. Und zu so einer Veranstaltung mag ich das auch sehr. Ich war da ein, zwei Mal morgens zum Fischmarkt, wohlgemerkt nicht nach einer durchmachten Nacht, sondern nach einem extra sonntags früh aufgestanden. Und es ist echt krass, da beim Fischmarkt zu sein. Und ja, das war auch der Grund, weshalb es dieses Jahr nur Freitag und Samstag war und nicht Freitag bis Sonntag, weil sie für den Fischmarkt heute Morgen die Halle wieder freimachen mussten. Also. Und es ging bis gestern Abend um 9. Also die, und der Fischmarkt geht ja morgens schon um, weiß ich nicht, 6 oder wann los. Also die müssen da richtig heute Nacht noch gerödelt haben, um die Halle wieder freizukriegen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es sind dann halt vor, also wenig, also nicht die Destillerien selber, sondern eher so, ja, so größere Hersteller oder so diese Firmen, die diese ganzen Destillerien aufkaufen oder die sonstigen Alkoholiker, also es gab auch Gin und Rum und sowas und so ein Branntwein oder Schnapsproduktion müsste man vielleicht viel eher sagen, also Obstbrände heißt das, glaube ich, korrekt, aus Südtirol waren da. Also eine sehr wilde Mischung auch. Und wir haben uns sehr zurück, also es war sehr voll und die Männerquote war natürlich extrem hoch, wie nicht anders zu erwarten. Und ja, du hattest so die eine Gruppe an Leuten, die kamen, weil man mit 15 Euro Eintritt, in denen man dann ein Glas bekommen hat. Und dann musste man halt die einzelnen Probierschlucke aber bezahlen, weil sie gesagt haben, das geht sonst nicht, das kann nicht kostenlos rausgegeben werden. So von wegen Nüchternheitsaspekt und so. Also da merkte man aber schon, da sind einige Leute gezielt hingegangen, um sich für relativ günstiges Geld mit teurem Whisky zu besaufen. Also die waren aber tatsächlich also halbwegs okay. Also man hat einigen Leuten schon angesehen. Also gut, wir sind halt aber auch um 7 schon wieder gegangen. Wir waren da so von Viertel nach 5 bis um 7. Also das ging von der Uhrzeit her. Aber da standen schon durchaus ein paar Typen rum, wo man sah, die haben schon ziemlich glasigen Blick. Aber der Mensch, der uns eigentlich als einziger wirklich als krass betrunken aufgefallen ist, war einer der Händler. Das fand ich persönlich etwas peinlich. Der stand also dann nicht mehr hinter seinem Stand, sondern vor seinem Stand und wollte den Leuten Rum ausschenken. Und wir konnten also gerade noch ihm die Gläser entziehen, weil sonst hätten wir da schon Rum drin gehabt. Und wir wollten halt echt keinen Rum. Also ja, ich trinke auch Rum, aber lieber trinke ich eigentlich Whisky. Und ich war halt da, um Whisky zu probieren und nicht um Rum zu probieren. Und wenn ich das mische, bekommt mir das nicht. Insofern, der hatte dann auch so ein Plakat, so wie You don't like rum und irgendwie, ich weiß nicht, was da drunter stand, aber der guckt hier auf das Schild. Ich so, ja, ist gut, ich mag ja rum, aber heute nicht. Und dann sind wir da ziemlich zügig wieder weiter. Aber der ist halt wirklich vor seinem Stand, nein, nicht umhergetorkelt, aber sehr zielstrebig mit seiner Flasche in der Hand auf die Leute zu und hatte im Prinzip schon eingeschenkt, bevor die ihr Glas wegziehen konnten. Also es war ziemlich krass. Ansonsten waren die Leute hinter den Ständen aber durchaus sehr nüchtern und sehr vernünftig. Es war ganz cool. Wir haben einen bretonischen Whisky probiert. Der war ganz lecker. Und einen schottischen 24-Jährigen, den man so halt auch so schlecht kriegt. Der war auch extrem lecker. Also das haben wir uns auf die beiden beschränkt und das war sehr angenehm. Wir waren danach weder angetrunken noch sonst irgendwas und waren aber einfach ziemlich müde plötzlich, wie wir merkten. Sind dann wieder zu Hause. Wir sind mit der Hafenfähre gefahren von den Landungsbrücken. Dadurch hatte das noch. Also ich finde, Hafenfähre im Dunkeln ist ja immer auch extra nett. Ja, auch im Hellen. Also. Ja, auch im Hellen, aber im Dunkeln, finde ich, hat das nochmal einen extra Reiz und es war, ja, war ein schöner, kurzer Ausflug gestern Abend und tatsächlich das Einzige, was ich so an erzählenswerten Dingen außer Arbeiten und Pflichtprogramm geschafft habe in den letzten Wochen. Mal gespannt. Ich hoffe, im Februar kann ich noch von einem Opernbesuch erzählen. Wir haben Opernkarten und da freue ich mich schon sehr drauf. Meine Karten für die Elfi habe ich abgegeben, weil wir die gejagt hatten für das Wochenende, wo wir tatsächlich unser IT-Projekt haben. Und ich gesagt habe, also da gehe ich an dem Abend, wenn ich da Bereitschaft habe, gehe ich nicht entspannt in die Elfi. Also das bringt nicht so viel, weil ich im Zweifelsfall entweder an dem Nachmittag oder an dem Abend für meine Kollegen für Rückfragen zur Verfügung stehen muss. Und dann sitze ich da nicht im Konzert und Nee. ja, insofern, aber meine Eltern werden über das Wochenende da sein, weil sie eben in das Konzert gehen. Ich muss trotzdem samstags morgens arbeiten und das weiß ich schon. Und sonntags nachmittags oder abends auch noch mal kurz. Und dann haben wir die Karten weitergegeben und dann kriegen meine Eltern eine andere Begleitung für die Elfi. Ist jetzt nicht das Optimum, aber ich habe gesagt, ich bin unentspannt, wenn ich da im Konzert sitze. Das bringt auch nichts. Und in dem großen Saal der Elfi sieht man ja auch das Publikum, weil der Saal halt nicht dunkel ist, damit sonst ist die Bühne dunkel. Und dadurch siehst du halt, wenn jemand permanent auf sein Handy guckt, und das finde ich einfach extrem unhöflich. Es würde mich auch nerven, wenn ich das bei meinen Nachbarn hätte. Insofern, nee, Verstehe ich. habe ich für mich selber entschieden, ist es für mich besser, da nicht hinzugehen, auch wenn ich es schade finde, aber es wird sich eine andere Gelegenheit finden. Ja. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ja, das wäre, was ich berichten kann. Sind wir fertig? Ich denke, ja. Also wir haben es auch trotz der Kürze der Zeit zwischen den Podcasts und der Tatsache, dass wir ja eigentlich gar nicht viel geschafft haben, na, wobei du hast ja schon viele Projekte auch fertig, aber haben wir es wieder über die Stunde geschafft. Ja, es ist Schallgrenze unglaublich. durchbrochen. Ich weiß auch nicht. Das ist wahrscheinlich aber auch, weil wir, ja, wir sehen uns zu selten. Weil wir zwischendurch nicht noch irgendwie alles andere erzählen. Es kommt, glaube ich, einfach daher. Aber Ja. ist doch nicht schlimm. Dann haben die Leute was zu hören. In der Tat. Jawohl, dann würde ich doch sagen, müssen wir noch erwähnen, wo wir zu finden sind. Ja, Ja, wir also haben. Willst du, soll ich? wenn du dich heute dazu berufen fühlst, go ahead, Ja, ne? ich mach mal. Also, ihr findet uns auf unserem eigenen Blog wollgespräche.wordpress.com. Da sind die Shownotes und ihr könnt auch die Folgen runterladen und wenn ihr mögt, auch kommentieren. Und ansonsten findet ihr uns auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Da haben wir einen eigenen Thread für die Wollgespräche. Und ihr könnt uns natürlich auf Ravelry auch kontaktieren als Julia 401 und als Käthe mit K und ohne H und einem AE dazwischen. Aber ich glaube, das ist recht selbsterklärend. Und ja, dann Julia hat noch einen Instagram-Feed, von dem ich nie weiß, wie er heißt. Frau.Neumann. Richtig, Frau.Neumann. Und ich habe noch einen eigenen Blog, nämlich nochenprojekt.wordpress.com. Und da wird es hoffentlich bald, weil ich war gestern schon fast fertig, noch einen Beitrag geben zu meinen Webprojekten und dem Webkurs, den ich gemacht habe im Sabbatical letztes Jahr. Und genau, da bin ich gestern nur nicht mehr mit fertig geworden. Irgendwie um 2:30 habe ich beschlossen, ich gehe dann doch mal schlafen. Und ja, das wird vielleicht heute auch noch was mal schauen, auch wenn ich überlege, was ich heute noch alles tun will. Vielleicht muss ich das Wochenende ausdehnen. Aber da gibt es dann hoffentlich bald einen Beitrag noch zum Thema Weben mit ein paar Fotos und ich glaube, das ist ganz nett anzuschauen. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören Ja. und Au revoir Au revoir und und tschüss. tschüss.